Einmaler mit dem Klone Haar, na das ist doch sonderbar. Ein Töpper mit ner Molle ohne Lehm, na der sollte sich was schämen. Die Vögel wollten Hochzeit machen in dem grünen Walde. Bidi-ra-la-la, bidi-ra-la-la, bidi-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Wenn ich morgens dann den Feger mit dem Besen seh und die Straßenbahn, die kommt, bim, bim, bim, bim. Und es hasten auf und nieder, neuer Tag im Leben wieder, ach, dann wird mir so schlimm, jedes Mal versprach ich mir, niemand mehr passiert es dir, oje, oje, oje. Trotzdem wird die nächste Nacht doch so lange zugebracht, bis ich Feger mit dem Besen wieder seh. Juhu! Adieu, adieu, Mamsell, der Blick war gut. Da sprach der kleine Finkenhahn, piep, piep, piep, die Liebe ist ein leerer Wahn. Piep, piep, piep, drum Finkenhähne, merkt es euch, piep, piep, piep, verkrümelt euch bei Zeiten gleich, piep, piep, piep, ha, ha. Sehen Sie, das ist ein Geschäft, das bringt noch was ein. Ein jeder aber kann das nicht, das muss verstanden sein. Pauline, sehen Sie, das ist ein Geschäft, das bringt noch was ein. Ein jeder aber kann das nicht, das muss verstanden sein. Hochzeit machen, das ist wunderschön, ach, da wird man bald Papa, Mama. Papa. Papa muss dann an der Wiege stehen. Ach, wie ist das schön. Papa, Papa, Mama, Mama, Papa, Mama. Und da schleich ich still und leise in meiner Wand lang. Leiser können's nicht die Mäuse in meiner Wand lang. Ja, so nee, stand Machtvergnügen immer an der Wand lang. Wir lassen uns nicht unterkriegen, immer an der Wand entlang. Wenn er uns mit der Wurst über den Eckstein springt, hau, ruck!